दम्भो दर्प अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यम् एव च अज्ञानं चाविजातस्य पार्थसंपदम् आसुरम्। Bhagavad Gita, 16. Gesang. Stolz, Überheblichkeit, Selbstgefälligkeit, Zorn, Grobheit und Unwissenheit, diese Eigenschaften gehören zu denen, die von dämonischer Natur sind, o Sohn Prithas, Arjuna. Es gehört zu den Dingen, die man leicht ausspricht. Das jüdische Volk wird ausgeraten. Das sagt Ihnen jede Parteigenosse. Ganz klar steht in unserem Programm drin, Ausschaltung der Juden, Ausrottung machen wir, Kleinigkeit. Heinrich Himmler, Reichsführer SS, am 4. Oktober 1943 in Posen. Von euch werden die meisten wissen, was es heißt, wenn 100 Leichen beisammen liegen. Wenn 500 da liegen oder wenn 1000 da liegen. Und dies durchgehalten zu haben und dabei, abgesehen von menschlichen Ausnahmeschwächen, anständig geblieben zu sein, hat uns hart gemacht. Und ist ein niemals genanntes und niemals zu nennendes Ruhmesblatt. Himmlers Masseur. Yoga im Nationalsozialismus. Ein Feature von Peter Kaiser. Zwei Stunden dauert die Zugfahrt von der Stockholmer Innenstadt zum 150 Kilometer entfernten Helleforsnäs. Auf dem Weg dahin bestätigt mir die Landschaft mein Schweden-Klischee. Rote oder gelbe Holzhäuser an verschieden großen Seen, Ruderboote an den Ufern, zum Trocknen aufgespannte Fischernetze und überall Fahrräder. Bullabü-Land. Ein, zweimal haben wir die Verabredung ändern müssen. Jetzt hoffe ich, Arno Kersten hat meine Ankunftszeit mit seinem, wie er schreibt, schlechten Deutsch verstanden. Doch meine Sorge ist grundlos. Als der Zug in Helleforsnäs, dem etwa 1600 Einwohner zählenden Ort in der Provinz Södermanlands, hält, winkt mir ein älterer Herr sofort zu. Wenig später schüttle ich Arno Kersten die Hand. Ich bin gekommen, weil sein Vater Felix Kersten war, der Masseur des Teufels. Vielleicht. So. Dann haben Sie das. Da kann ich ja den großen Schrank aufmachen. Konzentrationslager Flossenbürg. Am 23. April 1945 von der SS kampflos der 90. Infanteriedivision der 3. US-Armee übergeben. 1600 Häftlinge sind noch am Leben. Was haben wir hier, Präsident? Der Waffen-SS wird interniert. Schellenberg. Die Geschichte ist unglaublich, streckenweise bizarr. Er hat selber gesagt zu uns Kindern, ach Kinder, das wird lange dauern, bevor man einsieht, was ich gemacht habe. Vielleicht erlebt ihr es, wenn ihr alt seid, vielleicht erst die Enkelkinder. Denn das war so einmalig, das war so unnatürlich. Ein kleiner Mensch wie ich kann natürlich sowas alles nicht machen. Das wird die Welt nie begreifen. Die begreift, dass Organisationen mächtig sind und solche Sachen. Aber dass ein kleiner Mensch sowas machen kann, weil er gerade den Zufall hat, da zu sein, das würden Menschen nicht verstehen. Das ist einfach zu einfach. Das darf nicht so einfach sein. Von 1939 bis 1945 behandelt der deutsch-balte und finnische Staatsbürger Felix Kersten als Physiotherapeut den an Bauchkrämpfen leidenden Heinrich Himmler. Der Reichsführer SS ist nicht nur nach Hitler der zweitmächtigste Mann im Nazistaat, sondern auch Chef der Gestapo. Während der Anwendungen schwatzt Felix Kersten dem Massenmörder erst das Leben Einzelner ab, später aber Tausender. Dann haben Sie das schon. Arno Kersten überlässt mir Tondokumente, die Stimme seines Vaters und dessen Mitstreiter. Der Sohn erinnert sich nicht genau, woher die Aufzeichnungen stammen. Ende der 50er Jahre jedenfalls las der 1898 im estnischen Dorpat geborene Felix Kersten im Rundfunk aus seinen Memoiren. 1914 schickte mich mein Vater, der selbst Landwirt war, nach Deutschland, um dort Landwirtschaft zu studieren. Ich besuchte eine landwirtschaftliche Schule in Holstein. 1917 bis 1919 nahm ich als Kriegsfreiwilliger am estnischen und finnischen Freiheitskampf teil. 1920 wurde ich finnischer Staatsangehöriger. Mit schweren Gelenkrheumatismus auf Krücken gehend wurde ich in das Militärkrankenhaus in Helsingfors eingeliefert. Mit dem kriegsbedingten Verlust des elterlichen Gutes in Estland, erzählt Felix Kersten weiter, hat sich die Landwirtschaft für ihn erledigt. Ein anderer Lebensweg öffnet sich, als eines Tages der Chefarzt des Krankenhauses an seinem Bett sitzt und sagt: Mit Ihren Händen sollten Sie die wissenschaftliche Massage studieren. Felix Kersten erlernt daraufhin die manuelle Physiotherapie. Doch das ist es nicht allein. Seine Begabung für den Beruf des Physiotherapeuten ist außerordentlich. In seinem 1958 erschienenen Buch »Die Heilkraft der Hand« schreibt er rückblickend: »Das Gefühl meiner tastenden Finger war es, das mich Krankheiten finden lehrte. So muss ich erst den Körper des Hilfesuchenden begreifen, ehe ich die Stellen finde, an denen meine Hand helfend einwirken kann. Erst was ich so begriffen habe, kann ich behandeln.« Nachdem er die finnische Physiotherapie erlernt hat, die, wie sein Sohn Arno sagt, weitgehend der heute überall angewandten manuellen Therapie gleicht, zieht Felix Kersten 1922 nach Berlin. Hier trifft er auf den chinesischen Arzt Dr. Ko. Als ich ihn nach meinen finnischen Methoden behandelt hatte, sah er mich freundlich an und sagte: »Junger Freund, Sie verstehen gar nichts, aber ich habe 30 Jahre auf Sie gewartet. Ich will Sie ausbilden.« Daraufhin führte er mich in das östliche Denken und in die Praktiken der östlichen Medizin ein, der ich eigentlich alle meine Erfolge verdanke. Dann hat mein Vater später im Leben auch durch eigene Erfahrungen gewisse Sachen probiert, sodass seine Arbeit, die bestand an für sich aus drei Teilen: die Grundausbildung in Finnland, Dr. Kohs Kenntnisse und dann seine eigenen Kenntnisse, die er dann auch experimentierte mit. Heute würde man sagen, Dr. Ko behandelte nach der TCM, der traditionellen chinesischen Medizin mit tibetischen Heilmethoden, die den Menschen und seine Krankheit als Ganzes sehen. Anders als in der westlichen Medizin, wo Magen, Leber, Kopf, Lunge, Herz und so weiter isoliert betrachtet werden. Ab 1926 erwirbt sich Felix Kersten mit seinen Fähigkeiten der manuellen chinesisch-tibetischen Physiotherapie einen über Berlin hinaus reichenden Ruf. 1926 begann ich in Berlin und schon 2 Jahre später wurde ich an den holländischen Hof gerufen, um Prinz Heinrich der Niederlande zu behandeln. Bald hatte ich Patienten in Frankreich, Italien, Skandinavien und Deutschland. Durch deutsche Patienten wurde Himmler auf mich aufmerksam und konsultierte mich im März 1939. Er hatte nervöse Spannungen, Nervenknoten, die sich spannten, und das gab ihm dann die Schmerzen. Und diese nervliche Krämpfe, die hat mein Vater aufgelöst mit seiner Behandlung. Und das war für sich der ganze Trick. Er konnte die Spannungen auflösen. Und da konnte der Himmler nach ein paar Minuten sagen: Oh, wie schön. Und dann fühlt er sich wieder, hat er dann plötzlich keine Schmerzen. Konzentrationslager Bergen-Belsen. In einem bis dahin einmaligen Vorgang kommt es in der Nacht vom 12. zum 13. April 1945 zu einem lokalen Waffenstillstand zwischen der SS und den britischen Alliierten. Heinrich Himmler hatte der kampflosen Übergabe zugestimmt. Zu diesem Zeitpunkt leben noch 60.000 Häftlinge. Die fernöstlichen Heilmethoden, die Dr. Ko den 24-jährigen Felix Kersten lehrt, sind Teil der Asienbegeisterung, die damals in Deutschland hohe Wellen schlägt. In den 1920er und 30er Jahren ist das Indische en vogue. Dazu kursieren Texte zur chinesischen und tibetischen Medizin. Der Sportler Erich Rahn betreibt in Berlin-Steglitz die erste Schule für Judo und Jiu-Jitsu. Und in Berlin-Schöneberg eröffnet Ende der 1930er Jahre die erste Yogaschule für indische Körperertüchtigung des Exilrussen Boris Sacharow, der bald über 100 Schüler hat. Wenn wir nach den Gründen dieser historischen Asienrezeption fragen, dann nennt uns die Indologie, die Religionswissenschaft, im Wesentlichen zwei Hauptursachen. Das eine ist dieser Modernisierungsschub, der sich im 19. Jahrhundert in Mitteleuropa vollzog. Industrialisierung, Urbanisierung. Es gab ganz neue soziale Schichten, neue kulturelle Entwicklungen. Altes stand neben Neuem. Bernd Wedemeyer-Kolwe ist Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats im Niedersächsischen Institut für Sportgeschichte Hoya e.V. in Hannover. Seine Habilitationsschrift mit dem Titel »Der neue Mensch« behandelt die Körperkultur im Kaiserreich und der Weimarer Republik. Gerade die bürgerlichen Schichten fühlten sich dadurch bedroht und hatten das Gefühl, eine Fragmentierung der Welt zu erleben. Ein Zeitgenosse hat es damals so ausgedrückt: Diese Modernisierung bringe mit ihrem ungeheuer geistigen Durcheinander viele Menschen vollständig aus dem Geleise. In dieser Krise suchten dann viele einen privaten Halt und fanden ihn, so wie heute, in der Gestaltung des eigenen Körpers. Der andere Grund hängt mit Charles Darwin zusammen, der im 19. Jahrhundert eine naturwissenschaftliche Entstehungsgeschichte der Erde geschrieben hat. Sie stand in Konkurrenz zur religiösen Entstehungsgeschichte der christlichen Kirchen. Und die Frage war, woran sollte man als aufgeklärter moderner Zeitgenosse eigentlich noch glauben? Buddhismus galt als kongeniale Religion der modernen Zeit. Und so ein Zitat, viel zitiert, der eine gesunde Balance zwischen Körper und Seele. Die negativen Elemente, wie zum Beispiel die Reinkarnation, die ja, wenn sie gelingt, ins Nirvana, also ins Nichts führt, wurde dann mit einem darwinistischen Argument abgefedert. Aus dieser negativ aufgefassten Wiedergeburt wurde jetzt die positive, wie es immer hieß, Höherzüchtung von Körper und Geist. Und das ist so eine Auffassung, die sowohl privat umgesetzt werden konnte, als auch eben mit politischen, zum Beispiel auch mit völkischen Inhalten gefüllt werden. Ihren Ursprung hat die Asienfaszination in der Zeit des British Empire. So stammt die 1777 entstandene erste Übersetzung der Bhagavad Gita in eine europäische Sprache von Charles Wilkins, der als Typograf und Drucker im Auftrag der East India Company in Indien arbeitet. 1802 wurde Wilkins Übersetzung ins Deutsche übertragen. Und zwar haben die Akademiker im Bereich der Philosophie, dann auch in der Indologie, Schelling, Schopenhauer, Schlegel, sich mit Schriften aus Indien beschäftigt. Matthias Tietke ist Yogalehrer und Autor des kürzlich erschienenen Buches »Yoga im Nationalsozialismus«. Das war jeweils eine Auseinandersetzung mit indischer Philosophie und indischen Schriften. Und dort gibt es erstmals bei Schelling 1845 einen direkten Bezug, wörtlich eine Yoga-Definition. Einheit, Innigkeit, die Sinne von den äußeren Dingen abziehen. Die Bezugsquelle ist bei ihm die Bhagavad Gita und bei ihm das gleiche Kapitel, das dann 100 Jahre genau auch Heinrich Himmler bevorzugt, das vierte Kapitel, wo es um den Yoga der Erkenntnis geht oder in Sanskrit den Jnana-Yoga. In Indien ist das höchste Kontemplation. Das zweite, Leben nach den Vorschriften der Kaste. Friedrich Nietzsche, auch Heinrich Heine. Komm mit nach Indien, nach dem Sonnenlande, wo Ambra-Blüten ihren Duft verbreiten, die Pilgerscharen nach dem Ganges schreiten, andächtig im weißen Festgewande. Und natürlich Hermann Hesse hing der Indienbegeisterung an. Siddhartha ahnte, dass die Waschungen nicht die Sünden abwuschen. Sie heilten nicht Geistesdurst, sie lösten nicht Herzensangst. Gaben die Opfer Glück? War es wirklich Prajapati, der die Welt erschaffen hat? War es nicht der Atman, er, der Einzige, der Alleine? Es gab eben schon in den 20er Jahren etliche rechtsgerichtete, völkische Vertreter des Yoga, die Yoga als Konzept anpriesen, mit dem man dann nicht nur sich selbst, sondern eben eine ganze Nation höher züchten, wie das hieß, konnte. Nur Yoga kommt aus Indien und ist somit für die völkischen Kreise damals alles andere als kompatibel zum germanisch-urdeutschen Brauchtum. Man weiß sich aber zu helfen. Dafür musste man die Yoga-Rezeption komplett umändern. Aus Ex-Oriente Lux wurde Ex-Occidente Lux. Das bedeutete, die völkischen Vertreter des Yoga verorteten jetzt die Anfänge des Yoga nicht mehr im Osten, sondern in einer fantastischen nordeuropäischen germanischen Vorgeschichte, die angeblich die Urheimat des Menschen war. Dazu passt auch die Rezeption der Arier, die ein zentralasiatisches, indogermanisches Hirtenvolk waren und in den indischen Veden eine Rolle spielen. In der deutschen Umdeutung wird aus den Ariern eine körperlich-geistig überlegene und auf Reinheit bedachte Herrenrasse. Diese erste Menschenrasse, durch löchrige Verdrehungen in Deutschland und Skandinavien lokalisiert, hatte dann angeblich den Yoga erfunden und ihn eben über ihre Völkerwanderungen in den Osten nach Asien transportiert. Da wurde er aufgenommen und rezipiert und dann dieser angeblich ursprünglich nordisch-arische Yoga sei eben dann im 19. Jahrhundert wieder durch die Vermittlung der indischen Kultur wieder in den Westen gelangt, wo er ja laut völkischer Phantasten originär hingehöre. Diese Auffassung ist noch heute virulent. Die Anhänger des sogenannten Runen-Yoga etwa sind felsenfest davon überzeugt, dass Yoga eine urdeutsche Angelegenheit ist. Yoga ist ja eine altgermanische Lebenseinstellung. Das heißt, ich habe die Runen des Alphabetes, des Futhaks, des 18 Symbole umfassenden Alphabetes. Und diesem Symbol steht eine Idee dahinter. Und dieses Symbol, dieser Buchstabe, den kann ich auch als Yoga-Rune, als Übung stellen, als Asana sozusagen. Und das ist die Idee des Runen-Yogas. Das heißt, ich nutze die Kraft des Alphabetes, der Worte, die dort in Verbindung mit diesen Buchstaben sind, und ich nutze die feinstofflichen Kräfte, die mich umgeben, um meinen Geist, meinen Körper, meine Seele zu stärken. Und ich habe gar nichts zu tun mit dieser Ideologie der 30er Jahre, weil es für mich eben etwas ganz anderes ist. Die ersten Runenzeichen wurden auf Bronzeschwertern, die Jahrtausende alt sind, gefunden. Also das heißt, es ist ein uraltes Kulturgut, was dann eben bestimmte Kreise missbraucht haben. Thilo von Trotha ist in Berlin Lehrer für Runengymnastik. Eine Rune heißt ja auch Raunen, also das heißt eine Rune raunen. Ich nehme den Tonlaut der Rune in mir auf, töne ihn dann sozusagen in mir, damit der Körper darauf vorbereitet. Also das heißt, dass der Körper empfänglich wird für die kosmischen Strahlen. Und das mache ich einmal mit der Rune Is, wo der Wortlaut natürlich das I ist. Also ich fange an. I. Das ist einmal so, um mich einzuschwingen, um mich vorzubereiten. Und dann kann ich das Ist dann auch sirenenartig machen, um das Ganze natürlich noch zu steigern, um mich hervorzumachen. Das mache ich hier auch einmal vor. Der Begriff Yoga kam mit der Bhagavad Gita nach Europa, die als erstes indisches Buch 1834 ins Deutsche übersetzt wurde. Was ist die Bhagavad Gita? Guten Tag. In Berlin-Kreuzberg lebt seit 20 Jahren der indische Religionsgelehrte Sri Sava Bhavana, der auch an der Humboldt-Universität doziert. Bhagavad Gita gehört zu den Veden. Eigentlich ist es die Essenz der gesamten Veden, kurz gefasst in 700 Versen, weil die Veden sind sehr aufwendig, riesig, es ist nicht möglich für eine Person in ein Leben durchzulesen, und daher gilt als Essenz in Veden, und heißt Bhagavad Gita. Man kann es vergleichen mit der Bibel für die Christen. Veda, Sanskrit, wörtlich Wissen, ist eine zunächst mündlich überlieferte, später schriftlich fixierte Sammlung religiöser hinduistischer Texte, die mehrere 10.000 Verse umfasst. In den Veden haben die Präzeptoren 6 philosophische Schulen erläutert, und eine von denen ist die Yoga, das ist der 5. Die philosophische Schule versuchen, an die Wahrheit zu kommen, die Wahrheit und Realität, unsere eigene Existenz. Ziel des Yoga ist, zu entdecken durch bestimmte spirituelle Praxis, dass wir spirituelle Funken sind. Yoga, wie es das Sanskrit-Wort, es bedeutet verknüpfen. Yoga bedeutet verknüpfen. Das bedeutet das Verknüpfen von die individuelle Seele mit der Überseele. Der Vorgang heißt Yoga. Bei aller Vorliebe der führenden Nazis für das Abstruse, für Astrologie und Wahrsagerei, Yoga ist in ihren Kreisen eher unpopulär. Auch nicht in der von Himmler inspirierten völkischen Deutung. Doch der Reichsführer SS selbst zeichnet sich durch einen besonderen Hang zum Okkulten aus. Auch der Masseur Felix Kersten wundert sich über den Mann, den er im März 1939 kennenlernt. Als ich das erste Mal im Jahre 1939 zu Himmler gerufen wurde, um ihn zu untersuchen, stand ich einem Mann gegenüber, der äußerlich keineswegs dem Bild entsprach, das man sich von einem Reichsführer SS und Chef der geheimen Staatspolizei gemacht hätte. Ein fast kleiner Mann, mit seinen breiten Backenknochen und dem runden Gesicht, mehr an den ostischen Menschen erinnernd, schaute mich lebhaft unter seinem Zwicker an. Er war kein sportlicher Typ, statt gelöst und federnd, in sich verkrampft. Wenn ich ihm, ohne dass ich gewusst hätte, wer er sei, auf der Straße oder in einem Lokal begegnet wäre, hätte ich ihn für einen braven Finanzsekretär oder auch für einen Oberlehrer gehalten. Dieser Mann, der täglich von Bauchkrämpfen geplagt wird, die ihn manchmal bis zur Ohnmacht lähmen, der aber in der Zwischenzeit, ohne mit der Wimper zu zucken, Hunderttausende in den Tod schickt. Insgesamt aber können wir sagen, wir haben diese schwerste Aufgabe in Liebe zu unserem Volk getan. Und wir haben keinen Schaden in unserem Innern, in unserer Seele, in unserem Charakter daran genommen. Dieser in vielerlei Hinsicht kranke Mann liest in der Bhagavad Gita. Aus gutem Grund. Dadurch, dass Himmler ja offenbar Gewissensbisse hatte und eben auch psychosomatisch reagiert hat auf die Kriegssituation, auf die Konflikte, auf die Verbrechen, hat er etwas Geistiges gesucht. Und das Geistige hat er in der Bhagavad Gita gefunden, also eine Legitimation dessen, was er getan hat oder was er angeleitet hat, was er zu verantworten hatte. Also Verbrechen sind für ihn entschuldbar dadurch, dass er als Person rein bleibt. Das ist auch etwas, was man in der Bhagavad Gita so formuliert findet. Es ist eine Ausrede, ich kann etwas sehr Schreckliches tun, aber ich bleibe unbefleckt. Und dieses Unbefleckte kam ihm sehr zu Pass. Felix Kersten hat seine Eindrücke von Heinrich Himmler, die Gespräche, die er mit ihm geführt hat, niemand war dabei, 1952 in seinen Lebenserinnerungen Totenkopf und Treue, Heinrich Himmler ohne Uniform, festgehalten. Wenn ich mir wirklich ein Bild über Himmlers religiöse Einstellung machen wollte, so musste ich, um mit ihm diskutieren zu können, die Hauptwerke kennen, die Himmler als Ausgangsbasis nahm. Ich frug seinen Sekretär Dr. Brandt, was Himmler an religiöser Literatur eigentlich lese. Er nannte mir die Bhagavad Gita, die er als den hohen arischen Gesang schätzte. Man konnte sich ihn überhaupt nicht vorstellen, ohne dass er las. Vor dem Einschlafen, auch wenn er noch so ermüdet war, nahm er noch ein Buch zur Hand. In der umfangreichen Leseliste von Himmler findet man, dass er sich bereits 1926 auf die Kshatriya-Kaste bezieht und wörtlich zu einem Buch schreibt, ja, Kshatriya-Kaste, das müssen wir sein. Das heißt, er hat zu diesem Zeitpunkt zum einen sehr genau gewusst, dass es in Indien ein Kastensystem gibt und dass die Kriegerkaste, also Sanskrit Kshatriya, dass die Kriegerkaste einen bestimmten Ethos vertritt. Das heißt, man tötet nüchtern und kaltblütig und der Geist bleibt rein. Das heißt, man koppelt sich von dem, was man tut, von der Handlung halt jeweils ab. Und das war für Himmler wirklich eine Steilvorlage. Also sein Vademekum, seine Lebenshilfe war diese Schrift, die er dann halt über die Jahre auch gelesen hat. Doch sieht man sich die Textstellen, besonders im vierten Gesang der Bhagavad Gita, dem Jnana-Yoga der Erkenntnis, genau an, so findet man keine direkte Aufforderung zum kaltblütigen Morden. So oft der Menschen Sinn für Recht und Wahrheit schwinden will, und Ungerechtigkeit ihr Haupt erhebt, werd ich aufs Neu geboren, zur rechten Zeit. So will es das Gesetz. Das ist zu allgemein gesprochen, Toten für einen höheren Zweck. Das Töten für einen höheren Zweck, sagt der Religionsgelehrte Sri Sarva Bhavana, ist im Kontext der Rahmenhandlung der Bhagavad Gita zu sehen. Und die berichtet von einem Krieg. In diesem Krieg bietet sich der Gott Krishna seinem Schüler Arjuna als Wagenlenker an. Im folgenden Zwiegespräch werden Themen behandelt wie: Wie treffe ich eine Entscheidung auf spirituelle Weise? Wie kann ich handeln, ohne persönlich schuldig zu werden? Eine Frage, die seit jeher Auslegungen provoziert. Yoga-Lehrerin und Buchautorin Anna Trökes sieht darin nichts als ein Gleichnis. Wenn ich zwischen zwei Schlachtfeldern sitze, zwischen zwei kämpfenden Parteien, dann ist es das, was ich in meinem eigenen Inneren immer wieder erlebe. Ich sitze dort wie auf einem Schlachtfeld. Auf der einen Seite sind Anteile in mir, und die werden im Yoga eben genannt die egoistischen Anteile. Die sind getrieben durch Selbstsucht, durch Gier, Habsucht, Abneigung, Angst. Die stehen gegenüber den Seelenanteilen, und die Seelenanteile sind die Anteile von mir, die gar nicht in der Lage wären, irgendeinen anderen zu töten, weil ich nämlich begreife, dass meine Seele und die Seele eines anderen Menschen sind identisch. Das Bewusstsein, das in der Lage ist, das ganze große Panorama zu sehen, das ist Krishna. Kshatriyo hi prajaraksham. Sri Sarva Bhavana rezitiert den in der alten Sprache Sanskrit verfassten Text. Er nimmt die Erzählung über den Krieg durchaus wörtlich. Es ist die Pflicht des Kshatriya, die Bürger von allen auftretenden Schwierigkeiten zu schützen, und aus diesem Grund muss er in manchen Fällen Gewalt anwenden, um Gesetz und Ordnung aufrecht zu erhalten. Das ist der Punkt. Er hat das alles verdreht für seine eigene, das kennen wir, der Teufel zitiert den Bibel. Wer an der Tatenfrucht nicht hängt, stets zufrieden, nicht Hilfe braucht, nur mit dem Körper tunt die Tat, so bleibt er frei von Sündenschuld. Dieses Zitat aus dem vierten Gesang der Bhagavad Gita legt der Teufel Himmler tödlich aus. Das heißt, ich kann etwas Schreckliches tun, aber mein Gewissen bleibt rein. Das religiös-spirituelle Wissen wendet Heinrich Himmler auch am 6. Oktober 1943 in der zweiten seiner berüchtigten Posener Reden an. Wir haben das moralische Recht. Wir haben die Pflicht, unser Volk gegenüber das zu tun. Dieses Volk, das uns umbringen wollte, umzubringen. Er nimmt wortwörtlich Teile aus diesem vierten Kapitel, wo er den SS-Offizieren, den Gauleitern klarmacht: Wir müssen jetzt auch Frauen und Kinder töten, aber kein Problem. Wir tun das, aber wir bleiben unbefleckt von unserer Tat. Wir tun das für einen höheren Zweck, für etwas Höheres. Konzentrationslager Mauthausen. Am 5. Mai 1945 wird das Konzentrationslager durch die Truppen der 11. US-Panzerdivision befreit. Etwa 18.000 Häftlinge leben noch. Die Schutzstaffel, die SS, prägte und repräsentierte die Struktur des Nationalsozialismus wie kaum eine andere Organisation. Der Schwarze Orden, der nach dem Vorbild des Jesuitenordens aufgebaut war, stellte die Kämpferelite, Himmlers Kshatriya, des Dritten Reiches dar. Doch der Ordensmeister Himmler war keiner, der nur spirituell dachte. Wir schauen auf den Eingang zum Nordturm. Dieser Nordturm spielte für die Planung der SS in den 30er und vor allen Dingen in den 1940er Jahren eine besondere Rolle. Weil dieser Nordturm sollte gewissermaßen das Zentrum der gesamten Burganlage werden, die die SS hier errichten wollte. Die einst schwärmerische Indienbegeisterung Johann Gottfried Herders, Hermann Hesses oder Friedrich Nietzsches war eine Sache. Eine andere, die konkrete Umsetzung des friedlichen Yoga der Bhagavad Gita, der Verknüpfung der individuellen Seele mit einer Überseele bei der Mördertruppe SS. Das zeigt sich eindringlich auf der ostwestfälischen Wewelsburg. Hier im Nordturm der um 1600 entstandenen Dreiecksburg sollte nach den Vorstellungen Himmlers das geistige Zentrum des SS-Kschatria-Ordens sein. Hier dachte er sich den spirituellen Mittelpunkt der SS-Welt. Zwei Räume im Nordturm erinnern noch heute an die mystisch-architektonischen Vorstellungen Himmlers. Einer ist der Obergruppenführersaal, den Markus Moors, wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Gedenkstätte Wewelsburg, zeigt. Ein klar strukturierter, heller, runder Saal. In diesem Raum fällt auf, dass die Zahl 12 architektonisch sozusagen wohl eine besondere Rolle spielt. Es gibt 12 Säulen in einem Rundgang, es gibt 12 Fensternischen. Und in der Mitte des Raumes auf dem Boden gibt es ein Ornament, das auch sozusagen mit 12 Speichen versehen ist. Das Ornament ist in der Neonazi-Szene als schwarze Sonne bekannt geworden. Himmler plante, so zitiert ihn Felix Kersten in seinen Erinnerungen, hier auf der Burg Meditationssitzungen abzuhalten. Was meinen Sie wohl, wie sich Ribbentrop oder Lai in der Klausur ausnehmen würden? Das Gesicht von Lai möchte ich einmal sehen, wenn ihm saure Milch und Schwarzbrot als körperliche und die Bhagavad Gita als seelische Nahrung und Meditationsobjekt vorgelegt würden. Am Ende, sagt Markus Moors, hat es nur zwei kleinere Treffen von SS-Gruppenführern hier auf der Wewelsburg gegeben. Im Mai 1938 und dann ganz wesentlich im Juni 1941, wenige Tage vor dem Angriff auf die Sowjetunion. Auf dieser Sitzung, auf diesem Treffen soll Himmler den anwesenden SS-Gruppenführern mitgeteilt haben, dass es also Ziel der SS sei, 30 Millionen Slawen in der Sowjetunion umzubringen, um Platz zu schaffen für sozusagen die germanische Neubesiedlung des Lebensraums, wie es eben hieß, im Osten. Eine schwarze Sonne mit 12 Speichen oben, 12 Fensternischen, 12 Säulen. Unter dem Obergruppenführersaal, in der Gruft, setzt sich diese Dutzendmystik fort. An der Decke ein ausmeanderndes Hakenkreuz. Auch Markus Moors wird nachdenklich und verweist noch auf eine andere mythologische Facette in Himmlers Denken. Hier sind es die 12 Podeste an den Wänden der Gruft. Auch da ist wieder unbekannt, was auf diesen Podesten ausgestellt oder aufgestellt werden sollte. Aber wenn man da sozusagen nach Verbindungslinien in die Mythologie sucht, da kommt dann schon am ehesten so etwas in Frage wie die Sage von König Artus und den 12 Rittern der Tafelrunde. Das passt natürlich so in diesen möchte gern germanischen Wertehimmel, den Himmler über seine SS sozusagen aufspannen wollte. Die 12 Ritter der Tafelrunde, sozusagen die Elite, Ritter des Reiches, das ist im Prinzip eine Vorstellung, die exakt auch auf die Vorstellung passt, die Himmler bezüglich der SS hatte und vor allen Dingen auch gerade in Bezug auf die obersten SS-Führer, die Gruppenführer und Obergruppenführer, die sich hier in Wewelsburg treffen sollten. Heinrich Himmler sieht sich als die Reinkarnation Heinrichs des Löwen, der arischen Lichtgestalt Adolf Hitler gehorsam folgt. Zwei Missionare erfinden das Germanentum neu. Wie ernst es Himmler mit seinem SS-Kschatria-Orden meint, zeigen auch die Planungen für das die Wewelsburg umgebende Land. Dörfer sollen versetzt, eine Villenkolonie für SS-Führer angelegt, Erbhöfe errichtet, Streusiedlungen aufgebaut werden. Ein gigantisches Zentrum, eine Art SS-Vatikan des spirituellen Schwarzen Ordens, der Kriegerelite des Dritten Reiches. Heinrich Himmlers Vorstellungen kosten 1.285 Häftlinge, die für den Umbau des Nordturms abgestellt sind, das Leben. Das KZ Dachau lässt Himmler als erstes Konzentrationslager der SS im März 1933 errichten. Am 29. April 1945 erreichen zwei Infanteriedivisionen der US-Armee das KZ. Die Waffen-SS leistet keinen Widerstand. Etwa 32.000 Häftlinge leben noch. Also der Was haben wir hier, Präsident? Arno Kersten, der längst pensionierte Sohn von Himmlers Masseur Felix Kersten, blättert suchend in den Aufzeichnungen seines Vaters. Dabei erzählt er, was er vom Verhältnis des Vaters zum Reichsführer SS weiß. Es muss speziell und intensiv gewesen sein, denn Felix Kersten massierte den zweiten Mann im NS-Staat mitunter dreimal täglich. Wir wissen ja, Patienten, die erzählen alles Mögliche ihren Arzt, was sie vielleicht der eigenen Frau nicht erzählen würden. Und so entsteht ein Vertrauen. Muss nicht immer entstehen, aber in diesem Falle war es ja eine sehr enge Gemeinschaft. Die beiden Herren lebten ja sehr eng, nicht im Anfang. Im Anfang des Krieges waren wir ja sehr oft in Berlin. Da hat ja Himmler sein Büro, mein Vater fuhr dorthin und behandelte ihn dort. Aber dann später, wie Himmlers Büro in einem Zug umgewandelt wurde, damit keiner wissen sollte, wo er sich befand. Und dort aß mein Vater oft mit ihm, denn er wollte nicht alleine essen. Ob Himmler ihm dabei tatsächlich, wie Kersten in seinen Memoiren Totenkopf und Treue behauptete, tiefere Einblicke in seine Gedankenwelt gewährte, oder ob Kersten sich diese Gespräche nach dem Kriegsende ausdachte, muss allerdings dahingestellt bleiben. Jedenfalls sollte Kersten insbesondere in der Endphase des Krieges für Himmler wichtige Dienste bei der Vermittlung von Auslandskontakten übernehmen, schreibt der Historiker Peter Longerich in seiner 2010 erschienenen Himmler-Biografie. In seinen Memoiren notiert Felix Kersten auch, Himmler habe ihn sofort in die SS aufnehmen wollen. Er habe dankend abgelehnt. Für das enge Verhältnis Kersten-Himmler, die fast als Männerfreundschaft zu bezeichnende Nähe, spricht ein Argument. Himmler brauchte mein Vater. Er konnte einfach nicht ohne. Und das war natürlich die Garantie, mein Vater hatte. Solange Himmler ihn braucht, ist er sicher. Weil Himmler ihn braucht, sieht er zu, dass sein Masseur ständig verfügbar ist. Seine Krämpfe kamen ja plötzlich. Und dann wurde er so schlecht manchmal, dass er tatsächlich für 2 Tage unbrauchbar war. Vollkommen unbrauchbar. Und war so zusammengekrampft, dass er einfach nicht funktionierte. Und hier kommt ein Mann und organisiert das nicht mit Spritzen, nicht mit Chemie, sondern mit seinen Händen. Und massiert auf ihn herum und nach 5 Minuten hat er nicht mehr weh. Da muss man sich vorstellen, das war natürlich eine enorme Veränderung für diesen Mann. Und wenn das einmal passiert, das passiert ja ständig. 1 Jahr, 2 Jahre, was mein Vater an für sich gemacht hat, wo man Ansicht haben kann, dass natürlich, er hat den Himmler gesund gemacht, dass er mehr Leute totschlagen kann. Das ist ja das Horrible dabei. Himmler, dieser Sonderling, wird von der SS-Spitze insgeheim belächelt. Seine Versuche, das Morden mit indischer Philosophie zu rechtfertigen und das Domizil eines SS-Orden altindisch herzurichten, tragen ihm Unverständnis, betretenes Schweigen, Schulterzucken ein. Himmler kann mit kaum jemand reden. Seinen spirituellen Vorstellungen hört niemand zu, außer Felix Kersten, der eifrig liest, was König Heinrich ihm zu lesen befiehlt. Erstens wollte er natürlich zeigen, wie tüchtig er ist und was er für gute Kenntnisse hat. Aber er wollte gleichzeitig auch meinen Vater überzeugen oder wollte mit ihm diskutieren. Aber er konnte ja nicht diskutieren, wenn mein Vater davon nichts wusste. Und so musste er erst meinen Vater aufklären, damit er dann diskutieren konnte. Eines Abends, Anfang 1940, kommt eine Frau auf das Gut Harzwalde, nördlich von Berlin, wo Felix Kersten mit seiner Familie wohnt. Arno Kersten, damals noch ein Kleinkind, kennt die Geschichte aus den Erzählungen des Vaters. Die war nicht Nachbarin, aber sie wohnte in der Gegend. Und sie kam zu uns als Walde, denn ihr Mann war verhaftet worden. Und so kam diese Dame zu uns und bat um Hilfe, denn irgendwie hatte es sich verbreitet, dass mein Vater bei Himmler arbeitete. Und da hofften sie, dass er dann die Möglichkeit hat, vielleicht bei Himmler vorzugehen und fragen oder irgendwie helfen. Naja, und so fing es an. Und das war für meinen Vater sehr schwierig, denn es ist immer so, das war die erste Person, die erste Bitte an Himmler. Er hatte vorher nie was gebeten. Und jetzt war die Frage, wie geht man an Himmler ran? wie traut man sich ran, um etwas zu bitten? Und hat lange überlegt natürlich und hat mit Dr. Brandt diskutiert. Rudolf Brandt, persönlicher Referent Himmlers. Wie kann man sowas machen? Kann man den Reichsführer fragen? Ich meine, wie muss man fragen? Brandt hatte auch keine vernünftige Antwort zu geben. Er sagt, ja, ich weiß auch nicht. Am besten ist einfach, gehen Sie einfach ran. Fragen Sie einfach. Und da sagte Himmler, ja, was ist denn das für eine Person? Und ja, er ist verhaftet worden, weil er irgendwelche sozialistische Ideen hat und ist also eingesperrt worden. Ist aber eine vollkommen harmlose Person. Überhaupt keine Gefahr für Deutschland oder für den Staat. Das ist ja lächerlich. Naja, dann hat sie, ach, wissen Sie was, Kersten, wenn ich Ihnen Gefallen tun kann, dann gut, dann sehe ich zu, dass der Mann nach Hause kommen darf. So kam der Mann nach Hause. Und dann dachte mein Vater, aha, das ging ja einfach. Das war ja gar nicht schwierig. Und so kamen plötzlich mehrere Bitten. Und so wurden es mehr und mehr und mehr. Felix Kersten muss darauf achten, wen er sich von Himmler erbittet. Wenn das nur normale Leute sind, da war kein Problem. Aber wenn das irgendwelche bekannten Leute waren, da fing dann Himmler an mit seiner Partei. Was sagt die Partei, wenn ich die Leute rauslasse? Das war für sie auch eine Ausrede, die er immer hatte. Achim Besken, der 1960 die erste Kersten-Biografie »Der stille Befehl, Medizinalrat Kersten, Himmler und das Dritte Reich« veröffentlichte, schreibt: In den noch erhaltenen Briefen Kerstens an Himmler muss er diesen als großen Germanenführer apostrophieren, an sein germanisches Herz appellieren. Kersten wusste auch, wann er den Menschen Himmler ansprechen konnte. Also ich verlange nichts, aber Sie können mir doch einen Gefallen tun. Und so wurden es mehr und mehr Männer. Im Anfang waren es Pastoren, Kirchenleute, die irgendwie sich falsch ausgedrückt haben und wips waren sie im Konzentrationslager. Felix Kersten selbst sagt dazu Ende der 50er Jahre: Wenn Himmler sich wohlfühlte, war nichts zu erlangen. Nur der kranke und leidende Himmler war meinen Vorstellungen zugänglich. Himmler hatte kein menschliches Gefühl für sowas. Für ihn waren das Nummern. Das waren keine Menschen. Das waren verbrauchte Menschen, die nicht mehr da sein sollten. Das klingt auch in dem Brief an, den Himmler am 13. Dezember 1944 an Felix Kersten schreibt. Lieber Herr Kersten, Sie werden kurz vor Weihnachten wieder nach Schweden fliegen. Ich darf Sie bitten, die drei gefangenen Schweden, deren Begnadigung der Führer auf meinen Vorschlag genehmigt hat, zum Julfest mit nach Schweden zu nehmen. Ihrer lieben Frau, Ihren Kindern und Ihnen selbst übersende ich meine aufrichtigen Wünsche zu Weihnachten und zum neuen Jahr und grüße Sie herzlich, stets Ihr getreuer H. Himmler. Immer mehr Freilassungen inhaftierte erwirkt der Masseur Kersten bei seinen Patienten. Davon erfährt das schwedische Komitee des World Jewish Congress. Als klar ist, dass Deutschland den Krieg verliert, nimmt Hillel Storch, nach Schweden geflohener deutscher Jude, im Auftrag des schwedischen Außenministeriums Kontakt zu Kersten auf, der seit 1943 auch einen Wohnsitz in Stockholm hat. Ich habe Medizinalrat Kersten im Februar 1945 kennengelernt. Da mir bekannt war, dass Kersten schon früher für die finnischen Juden, für die Befreiung der Juden nach der Schweiz und auch in anderen Fällen erfolgreich interveniert hatte, habe ich Verhandlungen mit ihm aufgenommen und ihm gebeten, zu helfen, das Schicksal der unglücklichen Juden zu erleichtern. Wir haben Tage und Nächte zusammengesessen und Pläne gemacht, wie man vorgehen könnte. Ich möchte hier nur die wichtigsten Punkte hervorheben. Die Reise im März 1945 von Kersten zu Himmler auf unsere Bitte und im Auftrage des schwedischen Außenministeriums Herrn Gitter hatte folgende konkrete Erfolge. Die vier Vereinbarungen. Die Konzentrationslager Flossenbürg, Bergen-Belsen, Mauthausen und Dachau werden entgegen dem Befehl Hitlers auf Anweisung von Himmler nicht gesprengt. Das Töten der Juden hat aufzuhören. Juden werden wie andere Gefangene behandelt. Die Evakuierung der Lager ist zu beenden. Diese hat schätzungsweise ungefähr 60.000 Juden und viele Nichtjuden das Leben gerettet. The agreement between Kersten and Himmler saved 800.000 prisoners of various nationalities, including 63.000 Jews. Moshe Irel, israelischer Botschafter in Stockholm, am 2. August 1988. Hier auch ein Papier, endlich bekommen vom israelischen Staat. Neu zeigen. 800.000 Personen sind gerettet worden Niemand kommt in die Nähe diesen Zahlen. Das ist also einmal. Das habe ich endlich schriftlich bekommen vom israelischen Staat. 5 Jahre nach Kriegsende, am 17. August 1950, wird Felix Kersten für seine Taten im Namen der Menschlichkeit von Bernhard Prinz der Niederlande zum Großoffizier des Ordens von Oranien-Nassau ernannt. In Finnland wird der Masseur Himmlers mit dem Titel eines Medizinalrats, für Nichtmediziner eine sehr seltene und hohe Ehrung, und der Ernennung zum Kommandeur im Orden der Weißen Rose ausgezeichnet. 1958 schreibt Nicolaas Wilhelmus Posthumus, Professor am Amsterdamer Institut für Zeitgeschichte, an das Nobelpreiskomitee. Er schlägt Felix Kersten für den Friedensnobelpreis vor und erntet Unverständnis. Vor allem den Linken ist ein Mann, der so nah an Himmler herankam, äußerst suspekt. 1970 findet Lou de Jong, ein Mitarbeiter Posthumus, heraus, dass Kersten sich einer Heldentat zu Unrecht gebrüstet hat. Er war es nicht, der die Zwangsumsiedlung von 3 Millionen Niederländern nach Osten verhinderte. 2010 behauptet Wolfgang Neuss, Chefarzt am Kreiskrankenhaus Biberach, Felix Kersten sei gar nicht der Masseur Himmlers gewesen. Und zwar habe ich diese Information aus Memoiren meines Vaters, der die etwa 1980 zu Papier gebracht hat und dort schreibt, dass sein Wandervogelfreund Felix Huberti später eine merkwürdige Entwicklung genommen habe. Er sei nämlich der Leibarzt des Heinrich Himmler geworden. Und dann beschreibt Wolfgang Neuss einen ganz anderen Lebensweg. Felix Kersten sei nämlich in Wahrheit Felix Huberti, der als Sanitäter in einem Lazarett in Halle an der Saale den Ersten Weltkrieg mitmachte, einen revolutionären Matrosen namens Meseberg ermordete und nach Estland floh. Und in Estland gab es tatsächlich einen Felix Kersten, der dort, so Neuss, den Söhnen des Nordens angehörte, einer estnisch-deutschen Reitertruppe, die gegen die Bolschewisten kämpfte. Dabei sei der echte Felix Kersten gefallen. Spricht man Arno Kersten auf Wolfgang Neuss an, wird der sonst freundliche Mann wütend. Ich war natürlich entsetzt, wie er mich kontakte und mir erzählte, dass er ein Buch schreiben will und wo er meinen Vater anklagt für des Mordes und eine andere Person und so weiter. Und da habe ich also mir sehr große Mühe gegeben und habe also alle Daten, alle Papiere, alle Zeugnisse von der Schulzeit und Fotografien von Jugend bis alt ihm geschickt, um zu zeigen, dass er hat falsch. Denn wann und wo sollte dieser Tausch geschehen haben? Und würde seine Mutter das nicht merken, hat keine Antwort dafür. Sondern er publiziert sein Buch, nimmt keine Rücksicht auf, was ich ihm geschrieben habe oder bewiesen habe, sagt nur, das bedeutet nichts. Das bedeutet nichts, sagt er. Das war seine Antwort. Von der widersprüchlichen Deutung seines Lebens erfährt Arno Kerstens Vater nichts. Er stirbt am 16. April 1960, 62-jährig, in Hamm, Nordrhein-Westfalen. Und heute? Wird Felix Kersten in der Holocaust-Gedenkstätte in Jerusalem inzwischen, wie Oskar Schindler, als Gerechter unter den Völkern geführt? Sein Name taucht auf, in einem hebräischen Text. Doch in der archivierten Namensliste wird man nicht fündig. Klar ist, Felix Kersten war Himmlers Masseur. Felix Kersten hat viele Menschen gerettet. Aber wer war Felix Kersten? Mein Vater, sagt Arno Kersten. Himmlers Masseur. Yoga im Nationalsozialismus. Sie hörten ein Feature von Peter Kaiser. Es sprachen Hüssein Michael Cirpici, Robert Dölle und Bernd Rehäuser. Ton und Technik Hans-Martin Renz und Beate Braun. Regie Claudia Katanek. Redaktion Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Südwestrundfunk 2013.